Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sagten, getäuscht hat diese da ihre Religion. Wer sich aber auf Allah verlässt, so ist Allah allmächtig und allwissend.